Kundgabe 4738. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.09.1949. Lernet Glauben. Zusicherung vom Schutz Gottes. Ich habe euch mein Wort gegeben, demzufolge ihr euren Lebensweg in meinem Schutz zurücklegen werdet. Und dieses Wort soll euch genügen, wenngleich ihr oft nicht begreifen könnet, warum ihr diesen Weg gehen müsset. Lernet nur Glauben. Dann erscheint euch nichts mehr ungewöhnlich. Dann habt ihr stets die ruhige Gewissheit, dass ich immer zur Hilfe bereit bin, wenn ihr mich brauchet. Lernet Glauben. Und ein tiefer Friede wird in euer Herz einziehen, den nur ein ungezweifelter Glaube euch bringen kann. Versuchet immer wieder, euch meine Gegenwart vorzustellen, und dann werdet ihr auch meine Liebe zu euch verspüren und voll vertrauend mit mir Zwiesprache halten. Das tiefe Bewusstsein meiner Gegenwart stärkt euch den Glauben, und jedes Wort, das euch von mir zugegangen ist, wird lebendig werden in euch. Ihr lebt dann ein geistiges Leben und nähert euch mir stets mehr und mehr. Und dann strömet meine Kraft in euch über, und jeglicher Zweifel in euch wird schwinden und einem unerschütterlichen Glauben weichen, der euch innere Ruhe und Sicherheit geben wird. Immer wieder gebe ich euch die Zusicherung meiner Hilfe, und so sollet ihr alle Bangigkeit und Mutlosigkeit fallen lassen. Denn ihr stehet nicht allein, sondern habt mich als ständigen Begleiter und Führer bei euch. Und wo ich bin, darf keine Furcht und Bangigkeit sein. Ansonsten ihr weder meine Liebe noch meine Allmacht anerkennet. Lernet Glauben, und euer Erdenlebensweg wird leicht gangbar sein und euch dennoch zum Ziel führen. Haltet euch daher stets mein Wort vor Augen, das euch ständig Verheißungen gibt, die sicher erfüllt werden, weil mein Wort Wahrheit ist und bleibt bis in alle Ewigkeit. Amen.